Können wir eigentlich diese Aufzeichnung kurz unterbrechen? Musst du schon wieder pullern? Ich muss schon wieder aufs Klo, echt. Warte, ich muss... Sorry. Weißt du, oh, das ist aber wirklich höchste Eisenbahn jetzt hier, Leute. Oh. Direkt vom Kurfürstendamm in Berlin. Molle und Korn. Der Podcast von der Berliner Morgenpost. Herzlich willkommen bei Molle und Korn. Jawohl, Emina, grüß herzlich dich. Wie geht's willkommen. Dir? Super geil, oder? Gut. Auch toll. Pass auf, der scharfe Sven hat gesagt, es ist besser, wenn wir am Anfang so ein bisschen sagen, worum es geht thematisch diese Woche, oder? Und der scharfe Sven hat immer recht. Der scharfe Sven hat immer recht und er sieht sehr, sehr, sehr gut aus, während er recht hat. Das ist super. Nee, wir wollen heute tatsächlich mal sprechen über unter anderem wieder mal die steigenden Mieten in Berlin. Es gab einen kuriosen Fall in Prenzlauer Berg. Eine Wohnung inseriert. Wohnen in der Hauptstadt. Menschenleben, Tanzenwelt in der Hauptstadt. 1483 Bewerber auf eine Wohnung, unfassbar. Dann soll es gehen um die Unfälle in Berlin. Es gab wieder einen schweren Unfall am Cottbusser Tor, wurde, glaube ich, eine. Es gab richtig viele Unfälle. Darüber sprechen wir natürlich gleich. LKW, kleine Kinder, das ist, geht immer ans Herz. Kleine Kinder geht, ja, das auch. Und die Parkraumbewirtschaftung in Berlin. Ui, da gibt's, weißt du, da hab ich mich aufgeregt drüber und es gab viele Reaktionen und Zuschriften von Lesern, freuen wir uns sehr. Aber erstmal. Zum Wohl. Ja, genau. Oder wir stoßen an, du hast jetzt hier direkt, wir trinken einfach jetzt zum... Warte mal, du hast es schon aufgemacht, das ist doch die vorher, Glitzer-Vision. Emina hat hier Berliner Luft mit Glitzer. Wir dürfen das sagen, weil wir kein Geld dafür kriegen von Berliner Luft. Warum eigentlich nicht? Sollen die uns auch sponsern? Ich weiß nicht. Weißt du, und wenn man das schüttelt, dann glitzert das da drin. So, das ist ein bisschen wie so eine... Wie deine Augen, Sebastian. Ja. Es glitzert wie deine Augen. Wie so eine, wie heißen denn diese Kugeln, weißt du, diese Schneekugeln, wo du so eine Welt, so ein Dorf und dann schüttelt sie das und dann glitzert das. So, bevor man früher Smartphones hatte, hat man sich als Kind mit sowas beschäftigt. Also Stößchen. Zum Wohl. Nee, nochmal hier. Prost. Auf Ex? Ja, auf Ex weg. Also, ja. Du musst vorher auspusten, habe ich dir schon mal gesagt. Das habe ich nicht gemacht, das war der Fehler, ja. Mieten, kaufen, wohnen. Sebastian überraschte mich diese Woche mit einem Thema und zwar hat er gesagt, du, ich werde Prüstchen mir keine Eigentumswohnung anschaffen. Überraschenderweise. Sonst hatte hier einige Wohnungen am Start. Nein, Scherz. Genau, ich höre jetzt auf, Eigentumswohnungen zu kaufen in Berlin. Du weißt, ich habe bereits 4 Eigentumswohnungen, die letzte in Wedding. Du Haifisch. Und ich höre jetzt auf zu kaufen, weil es einfach zu teuer geworden ist. Nein, ich besitze natürlich überhaupt keinen, ich besitze eigentlich überhaupt nichts. Ich besitze Kleider, ein paar Bücher und einen Fernseher. Kleider, die du am Leibe trägst. Und meinen Konfirmationsanzug, den ich immer trage, wenn wir hier diese Rants aufzeichnen, aber dazu später mehr. Wie kommst du zu diesem Entschluss, dass du keine Wohnung mehr kaufen möchtest? Nein, also natürlich hätte auch ich gerne eine Eigentumswohnung in Berlin. Nur es ist so, ich habe mir überlegt, also ich rege mich jedes Mal unheimlich auf, wenn ich lese, die Mieten sind schon wieder um 10% gestiegen innerhalb eines Jahres. Oder Eigentumswohnungen sind schon wieder um 36% nach oben gegangen, die Preise. Und jedes Mal schmerzt das und du denkst, ach Mensch, hätte ich doch vor 5 Jahren auch irgendwas gekauft, als es noch halbwegs erschwinglich war, als vielleicht noch irgendeine Bank mir einen Kredit gegeben hätte oder so. Als du damals schon so viel Geld verdient hast. Nee, habe ich nicht, aber das ist ja das, weißt du, als ich nach Berlin gezogen bin oder auch die Jahre dann, ich bin Ende 2007 nach Berlin gezogen, du weißt ja, ich bin in Berlin geboren, aber nein, nicht hier gelebt und so weiter, da konntest du teilweise für 40.000 oder 60.000 Euro eine Ein- oder Zwei-Zimmer-Wohnung kaufen und zwar jetzt nicht irgendwo in Langwitz, ja, zum Beispiel, sondern in Friedrichshain, das ging halt noch, aber ich habe halt den Zeitpunkt verpasst und deswegen will ich alle mal aufrufen zu sagen, okay, sagen wir ehrlich, wir haben keine Eigentumswohnung gekauft, als es vielleicht noch halbwegs zu bezahlen war. Hört auf, euch zu grämen, deshalb, denn der Crash kommt jetzt irgendwann. Glaube ich wirklich. Ich glaube irgendwann, weil so viele Leute haben sich ihre Wohnung so finanziert, dass sie sagen, okay, diese 1,5% Zinsen, da habe ich ja diese Sollzinsbindung auf 10 Jahre. Ja. Viele haben es aber auch so finanziert, dass es so hart auf Kante genäht ist, dass wenn jetzt die Zinsen steigen und sie dann plötzlich zu 6,5% Anschluss finanzieren müssen in 10 Jahren, dass sie das nicht mehr bezahlen können. Und auch die Mieten steigen auch nicht mehr so in dem Maße, dass du als Investor sagen kannst, Wohnraum zu kaufen lohnt sich auf jeden Fall. Deswegen kommt das, glaube ich, diese Preisspirale an ihr Ende. Also ich habe hier und dann schlägt Zahlen unsere Stunde. Recherchiert. Ja, Emina das ist hat sehr wieder böse. Sich streberhaft vorbereitet. Richtig, hier. Aber du bist ziemlich böse. Also lauerst du eigentlich darauf, dass die Leute in Not geraten, sodass du dann zuschnappen kannst? Das klingt ein bisschen negativ, böser. Aber nein, ich will nur sagen, irgendwie der Zug ist jetzt für den Moment, glaube ich, abgefahren, irgendwie Wohneigentum kaufen zu wollen. Genau, aber ich glaube, das bleibt nicht ewig so. Die Zahlen, und zwar haben wir diese Woche aktuelle Statistik veröffentlicht. Dort geht es um die Kaufpreise. So zahlen Leute in Mitte durchschnittlich 4.688 Euro pro Quadratmeter In Charlottenburg-Wilmersdorf zum Beispiel 4.111 Euro. Ist das jetzt viel oder wenig? Ich finde pro Quadratmeter. Ja, aber das muss ja also vergleichen mit ehrlich, irgendwas. Dazu sage ich auch gleich was. Und in Neukölln mit 3.314 Euro. Das ist ein Zuwachs von 19%. Im Vergleich zum vergangenen Jahr? Genau, ja, 2016 in Neukölln. In Mitte waren es 13% plus. Ich esse und hier in ein bisschen Spandau, Currywurst Pommes wieder übrigens, ja. Bei Berlin, da kosten die Wohnungen durchschnittlich 2.185 Euro pro Quadratmeter. Außerdem okay, haben aber wir, was heißt das jetzt für eine, sagen wir mal, eine Zweizimmerwohnung? Okay, wir sagen mal so, wenn du ein Kind hast oder haben willst, irgendwann perspektivisch brauchst du ja eigentlich mindestens 2,5 Zimmer, oder? Ja, hängt davon ab, wie groß das Kind ist. Ja. Also meiner ist jetzt 1,50 Meter groß. Da brauchst du eine Decke, die schon mal höher ist als 1,50 Meter. Zum Beispiel, also Keller geht nicht mehr. Genau. Auch wenn er gerne Harry Potter spielt. Genau, Heizungskeller und dann so ein Abteil und dann kann man den also da. Also ich merke jetzt schon, ich habe eine 2,5 Zimmer Wohnung zur Miete. Ja. Die wird wirklich knapp. Also wir bauen schon um und bauen irgendwelche Betten, Hochbetten, damit wir darunter Platz haben. Es wird eng. Das ist sowieso ein Trick. Ich habe bei Facebook einen gesehen, der baut dir die geilsten Hochbetten. Ich habe vergessen, wie der heißt. Der macht in Berlin, macht er ja quasi auf. Auftragsarbeiten, können wir mal recherchieren. Aber in einem halben Zimmer Hochbett zu bauen, ist auch ein bisschen schwierig. Ja, aber der nutzt baut da jeden Quadratmeter aus und kann dir richtig, gerade wenn du die hohen Decken hast, diese hohen Berliner Decken, ist das noch sinnvoll, ein bisschen was rauszuholen. Ich lebe in einer Platte. Ach so. Außerdem haben wir bei uns auf der Morgenpost ein tolles Video von unserem Videokollegen, die auch ein paar Fakten zu Miete recherchiert haben, die mich auch wirklich überrascht haben. Na. So heißt es in dem Video, in keiner anderen Großstadt sind die Mieten für Normalverdiener so unentspannig wie in Berlin. Zwischen 2012 und 2016 sind die Mieten in Berlin um 20% gestiegen. Das ist Platz 8 in Deutschland. Moment, zwischen 2006 und 2012 und 2016. 16 deswegen, weil beim Statistischen Bundesamt eine Umstellung gab. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Also ich glaube, die sind jetzt von analog zu digital gewechselt, so dass sie in Verzug sind. Also die aktuellen Zahlen sind aus 2016. Das dauert immer, bis die kommen. Ja. Genau. So wird zum Beispiel auch gerne mit München verglichen, mit Hamburg und so weiter und so fort. München ist natürlich noch meilenweit vor uns, was die Preise angeht. Dort verdienen die Leute aber auch mehr. So das ist das. Das durchschnittliche ist es. Haushaltseinkommen liegt dort bei 2.137 Euro monatlich. In Berlin liegt es bei 1.537. Für alle, die nicht rechnen wollen, da sind netto, exakt netto. Das ist das, 600 was du echt überwiesen Euro bekommst von irgendwem. Weniger. Yep. Ja, das ist natürlich echt nicht viel, ne? So, und außerdem heißt es im Video, das war das, was mich wirklich überrascht hat, was ich wirklich auch nicht wusste, nirgendwo in deutschen Großstädten müssen die Menschen mehr als 40% von durchschnittlichen Haushaltseinkommen für ihre Miete ausgeben. So? In 5 Bezirken. Also die haben, die Videokollegen haben das nach Bezirken, also nach Postleitzahlen aufgeteilt. Ja, ja. Und die Postleitzahlen erstrecken sich über die Bezirke Friedrichshain, Mitte, Tiergarten, Moabit. Okay. Also dort zahlen die Menschen teilweise mehr als 40% von ihrem Durchschnittseinkommen. Haushaltseinkommen. Das ist schon krass, denn du musst ja auch noch irgendwie, du musst ja auch noch ein bisschen was essen und so. Genau. Vielleicht auch mal ins Kino gehen. Hast auch sonstige Kosten. Das ist schon bitter. Und ganz ehrlich, das wusste ich jetzt nicht, das war mir nicht klar, dass sozusagen das Nettoeinkommen. Ich habe das, auch, das wir haben für auf unserer Seite eine, auch, also für alle, die es interessiert, die können gerne auf interaktiv.morgenpost.de gehen. Es auf gibt eine richtig tolle Anwendung. Wo kann man sich Berlin noch leisten? Ne? Meinst richtig. Du? Ja. Also mit meinem Gehalt könnte ich nach Köpenick ziehen. Köpenick? Und aber zwar das ist nicht funktioniert, es funktioniert die Karte so, es gibt einen Schieberiegel, dort kann man angeben, wie viel Gehalt man hat und auf der Karte werden dann Bereiche rot und grün interaktiv eingefärbt, je nachdem, ob du es dir leisten kannst oder nicht. Für alle, die jetzt Angst haben, das Gehalt zu verraten, dieser Riegel, da muss man keine Zahlen eingeben. Also man kann das rechts, links schieben, somit sind alle Daten verwischt. Also es ist wirklich durchsichtig und man braucht keine Angst haben, dass jetzt jeder weiß, dass Volontäre sehr wenig verdienen. Inzwischen Redakteure, junge Redakteure auch sehr, sehr wenig verdienen. Ja, du kannst ja auch angeben irgendwie oder kannst ja auch nachgucken, was müsste ich sozusagen verdienen, um da und da noch wohnen zu können. 4.000 Euro, also bei 4.000 Euro pro Kopf. Netto? Ich meine, das war ein Nettoeinkommen. Ja, es geht darum, dass das, was du echt monatlich so aufs Konto bekommst. Da könntest du dir sogar Mitte leisten. Echt? Ja. Also da, wo ich jetzt wohne und noch einen Altvertrag habe und wirklich wenig Miete zahle, das könnte ich mir jetzt als neu zugezogener nicht mehr leisten. Auch ein Stück Currywurst. Wir haben übrigens auch in der letzten Sendung mit Gast Max Urlacher, haben wir auch die ganze Zeit Currywurst-Pommes gegessen, haben es aber nicht thematisiert, weißt du? Nee. Und die Leute sehen das ja nicht, weißt du? Die hören uns ja nicht. Die riechen das auch nicht. Man muss dazu sagen, wir nehmen hier im Büro von unserem Chef auf, das heißt einmal in der Woche riecht hier alles nach Pommes und Currywurst. Bier und Berliner Luft und alles. Und nach einer Stunde tragen wir auch diesen Geruch in die Redaktion weiter und alle freuen sich. Ja, ja. Das ist echt, wir sind halt original Berliner, weißt du? Das ist diese Street Credibility. Berliner Morgenpost. Wir sind so nah dran, auch an den Leuten, weißt an du? Der Currywurst. Wir kennen unsere Stadt. Und am Pommes. Kennst du alle Claims der Berliner Morgenpost seit 1800 Blumenko? Die Morgenpost ist ja schon uralt. Molle und Korn. Gute Frage. Also ich kenne, glaube ich, drei. Wir kennen unsere Stadt. Ist, glaube ich, so aus den, weiß nicht, frühen 90ern oder so, oder 80ern. Ich mein, dann, hier ist die Hauptstadt, wir sind die Zeitung, finde ich sehr cool. Und der allergeilste Spruch ist der aktuellste, das ist Berlin. Geil, oder? Ja. Und wir hatten ja auch diesen Song hier, das ist das Berlin, ist Berlin, Berlin, Berlin, Berlin, das ganz ist Berlin, ehrlich, der Song, Berlin, der ist so Mainstream. Oh, das ist Berlin, Berlin, Berlin. Aber der geht ins Ohr. Der geht echt ins Ohr. Ich habe, ich weiß gar nicht, wenn ob die Kinowerbung kommt, nicht, also ich freue mich echt da immer. Dancen wir ab. Ja. Auch wenn es im Radio kommt, kommt sehr oft im Radio. Das ja, Berlin, jetzt, aber Berlin, ja, gut, das Berlin. Ist ja, wie lange ist es her? Irgendwie ein Jahr, dass ein der Song neu war? Ja, und das war zur Kompaktausgabe. Und zwar haben wir Oktober 2016 ein neues Format entwickelt. Ja, ja, ja. Nicht, genau. So viel, nicht so viel intern jetzt doch, quasi, sondern klar. Ja, ach, die Kompakt, das die haben Leute die Leute doch längst auch, abonniert. Das kennen die Leute. Sie sollen ja auch wissen, was wir hier alles machen. Ja, ja, ja. Der Podcast ist ja nur ein kleiner Teil. Wir, was? Wir haben so der Podcast viel ist das Arbeit. Herzstück der Berliner Richtig. Morgenpost. Ohne Podcast läuft das einfach nicht. Ja, oh, hast du gesehen, wir haben echt, es sind tatsächlich ein paar hundert Leute, die uns jetzt jede Woche hören, was mich hier super freut, echt. Vielen Dank. Ich freue mich immer Vielen super, Dank wenn Leute dafür. Sagen, ah Mensch, das höre ich, da kriege ich was zu erfahren aus Berlin, was so passiert, was ich sonst vielleicht nicht so mitkriege. Ich sitze auch wirklich mit roten Wangen da, wenn ich Leserbriefe oder Facebook-Kommentare lese und es freut mich so, so sehr. Also wir sitzen wirklich da und lesen uns auch wirklich alles durch. Und das stimmt. Das ist schön. Und nach Vielen wie vor, Dank. Wir würden gerne, der Erste, der das macht, der kriegt von uns eine Berliner Luft gratis. Der erste Mensch auf der Welt, und es gibt ja 7 Milliarden Menschen auf der Welt, glaube ich, der eine E-Mail an molleundkorn@morgenpost.de schickt, kriegt von mir persönlich oder von uns beiden, wir kommen von auch zu beiden. Euch nach Hause, eine Berliner Luft gratis überreicht. Das wäre doch witzig. Ja. Sag nochmal die E-Mail-Adresse. Das hat nämlich noch keiner gemacht. molleundkorn@morgenpost.de. Aber was wir kriegen, sind tatsächlich Zuschriften bei Facebook. Ja. Ja. Das schon. Ja, Mensch, was haben wir denn noch thematisch auf dem Zettel? Also ich sag ganz klar, Eigentumswohnung, gräbt euch nicht, irgendwann schlägt eure Stunde, spart Eigenkapital an, wenn ihr könnt. Weil die Immobilienblase kommt. Ich weiß, viele können das auch nicht und so, aber wer es kann, sollte nicht jetzt jedes Mal sagen, oh, schon wieder 16% Vertraut gestiegen, sondern... Vertraut dem Hellseher Sebastian Geisler, er weiß es. Irgendwann kommt der Crash. Da sieht man übrigens auch, das ist auch ein schönes Beispiel, es stimmt nicht, dass Journalisten irgendwie nur was schreiben, was ihnen passt oder so oder irgendwie was beeinflussen wollen. Denn sonst würde ich ja jede Woche einen Artikel raushauen, Immobiliencrash in Berlin, wer jetzt nicht verkauft, dem ist nicht zu helfen oder so, weißt du, um die Preise runterzuschreiben. Aber das machen seriöse Journalisten halt nicht. Ja. So. Also diese Vorwürfe sind so und so belanglos. Ja, ja. Die ignoriere, also die bekomme ich ja täglich massenhaft zu lesen. Schreiben, was ist, wir berichten das, was halt tatsächlich passiert ist und was der Fall ist, auch und wenn uns das nicht gefällt. Auch nicht. Wenn wir das schreiben würden, was uns gefällt, würden wir schreiben, Mieten brechen ein, Investoren springen ab und so weiter. Molle und Korn. Dieses Thema hat uns diese Woche beschäftigt und zwar hat Sebastian einen Rant veröffentlicht. Rant ist ein Aufregervideo, in dem Sebastian sich wieder mal herrlich aufregt und zwar über Parkraumbewirtschaftung in dem Fall in Friedrichshain. Das betrifft aber weite Teile der Stadt, weil es irgendwie, es gibt viele Orte in Berlin Parkraumbewirtschaftung. Ich habe quasi gesagt, es ist ein bürokratischer Wahnsinn, weißt du, wenn du als Anwohner da bist. Erzähl mal die Geschichte, wie bist du überhaupt auf das Thema gekommen und was war der Inhalt? Bei mir zu Hause wurde Parkraumbewirtschaftung eingeführt und ich hatte ursprünglich kein Auto tatsächlich und musste dann jetzt immer, wenn ich einen Mietwagen nehme, da quasi voll löhnen, was stell mal dann 12 Euro sind am Tag und so. Ja. Und das kann wohl nicht richtig sein. Wobei, wenn du einen Strafzettel kassierst, zahlst du nur 10 Euro. Ja, gut, aber wenn du den Strafzettel kassierst, dann zahlst du auch beim Vermieter, auch also bei, was weiß ich, Sixt, Avis, Europcar, was das gibt, auch nochmal schnell 35 Euro Bargeldgebühr und so, und das wird dann echt teuer. Und es regt mich halt unheimlich auf, dass du, wenn du Besuch bekommst, einen Besucherparkausweis, dass du dann mehrere Wochen vorher müsstest du dem Besuch irgendwie eine Kopie von deinem Ausweis schicken. Und dann kann der 3 Wochen vorher schriftlich beim Amt beantragen, dass er bei dir dann da parken darf, ja, und dadurch sozusagen so einen reduzierten Besuchersatz zahlt und nicht in echt in die Parkuhr, ist es zwar nicht, in den Parkautomaten Geld stecken muss. Und das ist halt wahnsinnig bürokratisch, wohingegen ist in, wie gesagt, ich kannte das aus Amerika, da gibt halt einfach der Besuch, also der Mann, der da wohnt, gibt den Besuch so einen Schrieb raus und der tut das in der Windschutzscheibe. Und da muss man nicht jedes Mal was Neues beantragen, was wirklich maximal bürokratisch ist für die Besucher, aber auch für die Leute im Amt. Und das kann halt nicht sein. Und da habe ich mich jetzt drüber aufgeregt. Wir haben dieses Rant-Video gemacht. Ja. Lief auch gut. Bei Facebook haben wir das veröffentlicht. Du hast aber auch viele Zuschriften bekommen, wo Leute ähnliche Fälle schildern. Zum Beispiel bei mir war das so, ich habe ein Auto bekommen zu meinem 30. Geburtstag. Echt? Von wem das denn? Ich meine 20. Geburtstag. Zu deinem 24 plus. Meine Mami hat ganz lange gespart und wir wollten mir das Leben erleichtern. Ja, das mit der Eigentumswohnung nicht geworden Geschichte, ist, dann halt ins Auto. Das keinen Sinn. Und zwar, das Auto kam aus Rostock. Ich wollte es ummelden. So, dann habe ich keinen Termin bei der Ummeldestelle bekommen. So sieht's aus, damit geht's los. Ich habe keinen Termin bei der Ummeldestelle bekommen. Mir wurde gesagt, bitte 2 Monate im Voraus buchen. So, solange ich keine Zulassung habe, konnte ich natürlich auch keinen Bewohnerausweis oder Anwohnerausweis oder Anwohnerplakette beantragen, sodass ich wirklich 3 Monate jeden Tag Strafzettel kassiert habe. Und als ich einen Ordnungsbeamten angesprochen habe auf diesen Zustand, meinte er, naja, Sie können ja diesen Antrag, dass Sie sich ummelden wollen, kopieren, Ihren Ausweis kopieren und das dann hinter die Windschutzscheibe legen. Also praktisch so meine ganzen Daten, am besten auch noch mit Telefonnummer. Also es ist wirklich Nonsens. Ende vom Lied ist, ich habe mein Auto nicht umgemeldet. Okay. Es läuft immer noch auf meine Eltern. Ich fühle mich wie ein Kleinkind und habe dann einfach dieses Auto jetzt als Bewohnerin angemeldet. Mein Vater hat so einen Wisch geschrieben. Die Frau nutzt das jetzt ständig. Aber da entgeht natürlich Berlin auch Geld, ne? Weil ich so zahle hier keine Steuern. Ja. Das wollte ich. Ich habe ja so ein Auto gekauft tatsächlich, konnte es aber bislang noch nicht ummelden aus bürokratischen Gründen. Melde das jetzt auf mich um. Hatte aber angefragt im Amt. Okay, ich bin ja eigentlich Anwohner. Das Auto ist aber noch nicht auf mich gemeldet. Kann ich dann vielleicht so einen Besucherausweis wenigstens bekommen? Ja. Dafür dient ja Berlin auch dran. Es ist ja deutlich teurer schon mal als so ein echter Anwohnerparkausweis. Haben die gesagt, nein, da Ihnen das Auto ja gehört, sind Sie ja nicht Besucher. Also geht das nicht. So, und in der Folge parke ich jetzt also nicht da bei uns zu Hause, sondern parke jetzt auf Stralau. Da gibt's nämlich keine Parkraumbewirtschaftung. Da parke ich jetzt gratis, da müssen Wahnsinn. Die Leute jeden Meter ausnutzen, weil die Leute da jetzt alle parken. Und bei uns sind zum Beispiel in der Rudolfstraße, so hinterm U-Bahnhof, Warschauer Straße, findest du dafür teilweise Dutzende freie Parkplätze, weil da einfach keiner mehr parkt. Das kann ja nicht richtig sein. Und überhaupt, mir haben auch Leute geschrieben, mir hat jemand geschrieben, sogar per E-Mail in dem Fall hier, er hat genau das Gleiche erlebt. Und zwar wollte er auch, weil er sich gesagt hat, ich nutze manchmal einen Mietwagen, aber ich bin ja Anwohner, warum sollte ich jetzt hier so viel Geld bezahlen? Wollte er das beantragen und es gibt offenbar laut Amt keine Rechtsgrundlage für Mietwagen, aber die waren bereit zu sagen, okay, wir geben Ihnen das. Aber zum einen läuft der Schrieb dann nur für ein halbes Jahr und sie zahlen trotzdem dasselbe, was völlig willkürlich ist. Und sie wollten sagen, okay, aber dann gilt das nur für Autos von einem Mietwagenanbieter. Legen Sie sich fest, suchen Sie sich aus, mieten Sie bei Sixt, mieten Sie bei Europcar. So, völliger Schwachsinn. Ja, ist es. Warum denn? Das ist doch reine Willkür. Ja. Also, ja, oder andere sagen hier zum Beispiel, was weiß ich, bei mir kommt irgendwie, kommt eine Katzenzitterin, wenn ich im Urlaub bin, die ist 80 Jahre alt und gehbehindert, die ist, braucht ihr Auto, die ist aber Berlinerin und deswegen kann sie nicht einen Besucherparkausweis bekommen, weil die Berliner Kennzeichen ausgenommen sind davon. Das ist wirklich Irrsinn. So, deswegen kann die arme Frau da nicht parken, muss quasi voll löhnen. Damit lohnt sich der Einsatz als Katzenzitterin für die 80-Jährige nicht mehr, denn wenn sie erstmal jeden Tag irgendwie 27 Euro in die Parkuhr stecken kann, da kannst du es gleich vergessen. Oder auch, wenn du dir als Berliner, es gibt ja auch original eingesetzte Berliner Studenten beispielsweise, die dann irgendwie, was weiß ich, für einen Umzug oder so das Auto von den Eltern mieten, aber wenn das nicht mieten, aber leihen. Und wenn das Auto auf die Eltern auch ein Berliner Kennzeichen hat, weil die Eltern zufällig auch in Berlin wohnen, dann kannst du das auch nicht da parken, sondern musst dann schnell mal da bis zu, ja, ich glaube 27 Euro oder so in die Parkuhr stecken. Das kann doch alles nicht richtig sein. Ja, also, das gilt wahrscheinlich auch für die ganzen Dienstleister, für Bauarbeiter, für Brötchenlieferanten. Ja, da gibt es also ja für Handwerker beispielsweise gibt es ja Ausnahmegenehmigungen, die man, das ist auch ein bisschen bürokratisch und so, aber naja. Ganz einfach holen kann. Ganz einfach geht da gar nichts. Per Online, per Mausklick, das wäre doch mal eine tolle Kampagne für die ganzen Behörden. Ja, oder jemand schreibt hier, wer denkt sich bitte solche Prozesse aus? Wir wundern uns, dass die Behörden chronisch überlastet sind, das Zeitalter der digitalen Revolution, offenbar nicht in Berliner Behörden. Ja, so ist es, ja. Katzenzitterin hatten wir schon das Beispiel. Also da schreiben viele, bei mir ist das auch und es ist kompliziert und was soll das? Oder einer schreibt sogar, ich habe schon zweimal eine Strafe für einen fehlenden, in Anführungsstrichen, Anwohnerparkausweis bekommen, den ich allerdings habe. Der war brav auf die Frontscheibe hinter die Umweltplakette da geklebt und so und sie haben es trotzdem dann Also ich würde sagen, Parkraumbewirtschaftung ist und bleibt irgendwie ein bürokratisches Monster in Berlin und ich verstehe nach wie vor nicht, warum man nicht einfach ein funktionierendes Konzept von einer anderen Stadt kopieren konnte. Wie du zum Beispiel in Aachen konntest du das online beantragen und hast es 5 Minuten später, kannst du direkt zu Hause ausdrucken. In Berlin maximal bürokratisch. Ich verstehe es wirklich nicht. Unmöglich. Damit wär das die perfekte Überleitung zum nächsten Thema. Na? Molle und Korn. Nahverkehr. Berliner unterwegs. Ja, was denn? Ganz hart gebrochen. Und zwar in unserer Online-Redaktion, in der wir sitzen, bekommen wir ganz live, ganz schnell Nachrichten zugesandt. Oft ganz viele Kriminelle. Mitunter recherchieren wir sie selbst, ja. Mitunter, also es kommen Meldungen über Facebook, über Twitter und so die weiter Pommes und so fort. Schmecken und wieder dermaßen dann geil. Recherchieren ja. wir die. Und auffällig, ich meine, wir sind am Anfang des Jahres, wir sind Februar, Mitte, Ende Februar. Es gibt extrem viele Unfälle dieses Jahr mit Fußgängern, bei denen Fußgänger einfach unvorsichtig waren und somit Crash verursacht haben. Ich habe jetzt nur ein paar Beispiele aus der letzten Woche zusammengesucht. Und zwar am Montag ist in Kreuzberg eine 63-jährige Fußgängerin angefahren worden von einem LKW. Das war an der Skalitzer Straße. Sie hat die Straße überquert und wurde dort von einem rechtsabbiegenden LKW angefahren und ist an den Verletzungen verstorben. Aber das ist jetzt nicht der Fall vom Cottbusser Tor, oder? Das war doch, doch, das war das der. Das ist der Fall? Ja. Okay. Dann vor wenigen Tagen am Dienstag ist ein 12-jähriges Mädchen in Köpenick auf die Gleise gelaufen und wurde dort von einer einfahrenden Tram erfasst. Am Sonntag. Aber zum Glück nur leicht verletzt. Leicht verletzt, Schürfwunden, genau. Am Sonntag, Sonnabendabend, ist in Friedrichshain ein 9-jähriger Junge angefahren und verletzt worden. Am Freitag zuvor ist in Mitte ein Fußgänger, hat einfach die Straße überquert, die Kastanienallee, hat dort ein Taxi nicht gesehen, Taxifahrer ausgewichen, in den Gegenverkehr gerast und das andere Auto hat eine Radfahrerin erfasst und auch schwer verletzt. Ja. Und ebenfalls in Mitte, gar nicht so weit weg an der Torstraße, ist ein Typ in die Gleise gelaufen, auch aus bisher ungeklärten Gründen und wurde auch von der Tram erfasst. Und das sind wirklich Fälle von wenigen Tagen. Insgesamt gab es dieses Jahr 7 Unfalltote. Was und wir haben erst Mitte Februar, sind das enorm. Knapp 7 Wochen. Letztes Jahr waren es 34. Ja. Was ja, sehr also niedrig das werden wir ist. Eine sehr niedrige Zahl, aber. 2018, ja. Ja. Ich hoffe nicht. Also, man wünscht ja immer das Beste. Man wünscht ja immer, dass es jetzt aufhört. An dieser Stelle einfach mal gesagt, Leute, Augen auf. Berlin ist eine wuselige Stadt, Berlin ist eine hektische Stadt, aber immer mit Bedacht über die Straße gehen. Das stimmt einerseits. Andererseits muss ich auch sagen, gerade am Cottbusser Tor, gut, in jedem Fall war es jetzt eine Fußgängerin, die da erwischt wurde vom LKW leider, aber da ist es ja auch so, dass die Radwege, die angeblichen, dass die dann nur auf die Straße gemalt sind, weil es sind gar keine echten Radwege, sondern es ist nur so eine Spur aufgemalt und das ist halt wahnsinnig gefährlich, muss man sagen. Ich fahre am Cottbusser Tor auch nicht auf den dafür aufgemalten angeblichen auch Radwegen. In Mitte. sondern ich fahre dann irgendwie auf dem Fußweg oder so. Was oder ja nicht ich schiebe erlaubt da, ist. Ja, das ist mir egal. Es geht mir da um mein Eigenschutz ist das Stichwort, ja, um mein eigenes Leben. Ich fahre dann nicht zwischen irgendwelchen LKWs und BVG-Bussen, nur weil irgendwie der Senat sich gesagt hat, da malen wir mal so eine Spur auf. Und im Übrigen, ich finde, der Senat sollte, wir machen nach wie vor eine Verkehrspolitik wie 1980. Ich hoffe, dass sich das jetzt ändert im aktuellen Senat. Es reicht nicht, so eine Spur da aufzumalen. Das hilft gar nicht, sondern man muss einen Radweg bauen. Und ja, das kostet Geld. So, ich meine, soll ich mal dem Senat mein Steuergeld aufmalen, statt dem das so malen und zuschicken, statt zu überweisen? Genauso wie der Senat mir einen Radweg irgendwo hinmalt, statt einen Radweg zu bauen. Und, gerade das Stichwort, du sagst es eben, Skala zur Straße, ja, und Kompensator und so. Es gibt auch schon seit Jahren diese Planung von, ich glaube, Studenten, die diese Machbarkeitsstudie gemacht haben und so, zur Radbahn U1, weißt du, unter, ja, dem U-Bahn-Viadukt der U1, eine Radspur zu bauen. Ja. Und was macht der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg? Baut da Parkplätze hin jetzt gerade. Sind jetzt gerade erst fertig geworden. Warum setzt man nicht so eine gute Idee einfach mal um in Berlin? Warum braucht es dafür Dutzende Verkehrstote und so weiter, ehe man sowas einfach mal in Angriff nimmt? Das verstehe ich nicht. Also in Angriff nehmen wollen die das tatsächlich. Und zwar hat der Senat einen Entwurf beschlossen für das erste Mobilitätsgesetz, wonach ein Miteinander von Autos, Fahrrädern, Bussen, Bahn und Fußgängern besser funktionieren soll. Die wollen 30 unfallträchtige Verkehrsknotenpunkte jährlich umgestalten, wollen Fahrradwege. Okay, aber U1, Radbahn ist immer noch nicht beschlossen. Richtig, also das ist auch die Kritik. Also ich glaube, kein normaler Berliner vertraut mehr auf irgendwelche Beschlüsse, weil einfach nichts passiert. Also ich glaube, sobald man so eine Nachricht liest, zumindest bei mir als Berlinerin, inzwischen Berlinerin, entsteht gleich so ein Eindruck, okay, noch mehr Baustellen für noch mehr Nonsens-Entwicklung hier in der Stadt. Im Übrigen ist auch nebeneinander oder miteinander von Radfahrern und Autofahrern halte ich auch irgendwie für Quatsch. Also ganz ehrlich, ich habe schon wirklich Angst, wenn Elias irgendwann nicht mehr nicht mehr auf den Fußgänger Wegen fahren darf. Bürgersteigen. Nicht mehr fahren kann, ihn auf die Straße zu lassen. Ja. Also wir haben in Mitte eine Fahrradweg, also wirklich eine Straße. Mhm. Die Linienstraße ist für Fahrräder freigegeben und da heizen die LKWs und die Autos so lang, also ich traue mich da selber nicht Rad zu fahren und für Kinder so und so gefährlich und ich habe wirklich Angst davor. Also als Mutter habe ich wirklich Angst, ihn irgendwann auf die Straße zu lassen. Das ist mir sowieso ein Rätsel, wie das geht, in Berlin Kinder zu haben. Da hätte ich auch keine Ruhe. Und ich bewundere dich da sehr an dem Punkt. Also ich kann auch in der Kleinstadt, wo ich aufgewachsen bin und so, da verstehe ich noch, die kannst du dann irgendwo, die können dann mal draußen rumtoben und so. Aber, weißt du. Also ich glaube, die Erziehung funktioniert anders. Ich glaube, so das Phänomen Helikoptereltern lässt sich so ein bisschen erklären, weil man fährt die Kinder zur Schule, bis sie 20 sind, holt sie wieder ab. Bis sie Abitur haben. Ja, bis sie das Abitur in der Tasche haben und dann in ein Dorf ziehen, um dort zu studieren. Aber also ich lasse ihn nicht alleine raus. Wenn, spielt er bei mir in so einem Garten, abgeschlossen, von der Gesellschaft abgeschottet, oder ich begleite ihn. Und es geht vielen Eltern so. Also viele, die ich kenne, die gehen halt mit raus oder mit Babysitter oder in kleinen Grüppchen, aber Eltern sind dabei. Wenn es euch anders geht, unseren Lesern und unseren Hörern, könnt ihr das gerne uns melden, schreiben, wie macht ihr das mit euren Kids? Lasst ihr die einfach los, fahren die mit der Bahn? Dürfen die das und ab welchem Alter dürfen die das? Würde mich jetzt persönlich einfach interessieren. Da ist noch mal ein Pommes drauf erstmal. Ah, super lecker. Ich esse ja sowieso, habe ich mir vorgenommen, Pommes nur noch während dieser Aufzeichnung hier. Mit Alkohol sollte ich es am besten genauso halten. Hier, Prost auf deine Erziehung. Ja. Die beste Mama der Stadt. Sag ich jetzt einfach mal so. Kann man einfach mal behaupten. Ja. Muss ja erstmal einer das Gegenteil beweisen. Solltest du übrigens prüfen, ob der Radweg da bei euch in der Linienstraße, ob der überhaupt benutzungspflichtig ist. Das ist nämlich nicht immer so. Es kann durchaus sein, dass es dann zwar einen Radweg gibt oder so eine aufgemalte Pseudoradspur und die aber rechtlich gar nicht benutzen musst, sondern durchaus auf dem Gehweg fahren darfst. Das kann durchaus sein. Ja, das prüfe ich mal. Musst du mal nachlesen. Ja, was haben wir noch auf dem Zettel hier? Und zwar haben wir auf dem Zettel Burka. Burka haben wir auf dem Zettel. Auch ein Artikel, der gestern gelaufen ist und der zwischen mir und Sebastian für heiße Diskussionen gesorgt hat. Weiß ich gar nicht. Ist das so? Ja, sag mal, was war denn deine Position? Also erstmal müssen wir nachrichtlich nochmal erklären. Also es ist eine Frau irgendwie hier durch Berlin gelaufen, voll verschleiert mit Burka, wo also quasi nur noch so ein Schlitz offen ist für die Frau. Nee, Burka ist mit so einem Gitter davor. Okay, ja gut, aber nur dadurch kann sie sehen. Alles andere ist quasi komplett verdeckt. Richtig. Und es kam ein Arschloch, sage ich jetzt mal, oder eine Frau war das, oder? War das eine Frau? Also, ja, was ist denn die weibliche Form von Arschloch? Eine Arschlöchin hat diese Frau attackiert und versucht, ihr die Burka runterzureißen. Oder hat sie vielleicht auch tatsächlich runtergerissen? Sie hat es runtergerissen, also versucht es runterzureißen, die Burka-Trägerin am Kopf verletzt. Und zwar hat sich das Ganze in einem Boutique oder Kaufhaus abgespielt. Und dann ist die Burka-Trägerin hat das Gebäude verlassen und die andere Frau soll ihr nachgelaufen sein und sie auch noch beschimpft haben, fremdenfeindlich beschimpft haben. Jetzt haben wir darüber diskutiert, überhaupt um Kopftücher, um Kopfbedeckung. Sebastian meint, die Aktion war einfach rassistisch, ist so. Ich weiß nicht, ob es rassistisch war, aber selbstverständlich, es war auf jeden Fall ein vollkommen unzulässiger Übergriff. Du kannst doch nicht einfach jemandem irgendwelche Kleidung runterreißen. Das finde ich unfassbar. Also ich kann das auch nicht nachvollziehen, wie ein Mensch auf den Gedanken kommt, einen anderen, also wie viel Wut in einem herrschen muss und wie viel Hass, dass man einfach zu einem anderen hingeht, den man nicht kennt. Und dem irgendwas und runterzureißen. Den wüst beschimpft oder angreift. Also es ist unfassbar. Ja. Und daraufhin haben wir gesprochen über Kopftücher. Also meine Auffassung ist. Ja, genau. Also mein Punkt war, ich muss sagen, ich finde es nicht gut, wenn Frauen Burka tragen. Ich halte das ist für mich in keiner Weise ein Ausdruck von Selbstbestimmung und irgendwas. Das ist für mich ein Ausdruck von Unterdrückung, muss ich ganz klar sagen. Beim Kopftuch ist es etwas anders. Ich würde immer dafür eintreten, dass Frauen Kopftücher tragen dürfen, muss aber sagen, diese Auffassung irgendwie, nö, kein Mann darf die Frau so sehen, aber ihre Brüder und ihr Vater dann doch, weißt du, weil die irgendwie höher gestellt sind oder so, finde ich seltsam, finde aber trotzdem, man muss dieses Wahlrecht natürlich haben. Dafür würde ich auch immer eintreten. Ja. Bei Burka, muss ich sagen, finde ich, das hat in unserer westlichen Gesellschaft ehrlich gesagt keinen Platz, auch wenn ich mich davon persönlich nicht irgendwie angegriffen fühle oder so, aber es ist halt doch eine Vollverschleierung, die ich ablehne. Ich finde, genauso wie ich nicht mit einem zugeklappten Motorradhelm irgendwie durchs Einkaufszentrum laufe, ich finde, man sollte schon als Mensch mit seiner Identität erkennbar sein. Das ist genau die Frage. Zumal im Winter, ich meine ganz ehrlich, ganz Berlin ist bedeckt mit Schals und Mützen und ich sehe auch ganz viele Touristen, vor allem aus Spanien, in Italien, die einfach mit ihren Schals so zugedeckt sind, dass man da nichts erkennt und trotzdem wirkt das nicht befremdlich. Aber auch mit einem Schal bist du nicht so verpackt, dass nur noch ein Sehschlitz offen bleibt. Also ich verstehe deinen Punkt, dennoch würde ich sagen und behaupten, wer für Frauenrechte kämpft, und einfach mal Frauen Schleier und Tücher vom Kopf reißt, der hat echt den Schuss nicht gehört. Ja, die Leute kämpfen ja nicht für Frauenrechte. Das ist ja dieses irgendwie, die AfD entdeckt jetzt plötzlich ihre Liebe zu Juden und AfD. Zu Frauen das und solche Leute. AfD. Aber das sind doch solche Leute. Nee, weißt du, das sind einfach nur Rassisten und Entschuldigung, wenn ich sage, aber es sind Arschlöcher, so sieht's doch aus, so ist es doch. Ja. Dennoch glaube ich, dass es nicht nur rassistisch ist, die zu behaupten, zum Beispiel in Iran. Ja. Gibt es jetzt eine Bewegung, Frauen reißen ihre Kopftücher vom Kopf, weil im Iran ist es festgeschrieben, dass Frauen ihre Köpfe bedecken müssen und Mäntel tragen müssen. Ja. So, da ich finde es positiv, wenn du jetzt als Gast dorthin kommst, dich daran irgendwie anzupassen, finde aber an sich diese Vorschrift, dass Frauen so rumzulaufen haben, finde ich ein Merkmal von Unterdrückung. So. In diesen Ländern schon. Ja. Hier ist es so, hier haben Frauen eigentlich Rechte, alle Rechte. Und das auf Kopftuch zu beschränken und zu sagen, egal welche Frau das trägt, sie wird unterdrückt, ist einfach falsch. Das tue ich ja gar nicht. Das ist einfach falsch. Ich beziehe es auch nicht auf dich. Ich kenne sehr viele, die sagen, das ist ein Zeichen der Unterdrückung und deswegen sollte es verboten werden. Meine Großmutter und so hat auch früher Kopftuch oder überhaupt, das ist ja auch eine Generationenfrage, das ist ja auch in Deutschland gar nicht so unüblich, Kopftuch zu tragen. Zum Beispiel, wenn man sich vor der Kälte schützen will oder so. Ja, ich finde es auch wirklich merkwürdig, diese einseitige Debatte. Zum Beispiel im Judentum ist das Brauch, dass die Frauen Perücken tragen. Also oft sieht man gar nicht, dass die Kopfhaut bedeckt ist oder dass sie keine Haare haben. Die tragen Kopftücher. Nonnen bedecken ihre Kopfhaut auch. Also diese Diskussion wird immer auf irgendeine Schiene gedrängt, die so nicht sein dürfte. Also ganz ehrlich, Frauenrechte stärken, ja, Kopftücher runterreißen ist der letzte Scheiß. Ja, aber das ist ja unstrittig, da wird ja keiner sagen. Also es ist ja sowieso, es ist ja eher dann ein Missbrauch der Debatte so zu tun, oh, jetzt werden hier plötzlich Juden angegriffen oder so, weißt du, dass irgendwelche Pegida-Anhänger plötzlich ihr Herz für Juden und Frauenrechte erkennen, das kaufe ich denen nicht ab, ganz ehrlich, sondern da geht es ja um Hetze und Hass. Das ist ja die Motivation und nicht, dass man irgendwie sich plötzlich jetzt hier für Gleichberechtigung stark machen will, wie diese Leute das vorgeben. Aber, aber meinst du nicht, dass die Burka, also die Vollverschleierung, auch rein psychologisch ist? Also wir erkennen die Person nicht, somit signalisiert unser Gehirn, wir wissen nicht, einzuordnen, ist es eine gute Person? Ich meine, wir haben ja, ich lehne ja auch das Burka-Tragen ab. Ja, so, das aber muss das ich ist ganz klar sagen. Ich finde, wer von seiner Frau verlangt, sich auf diese Weise voll zu verschleiern, der ist in unserer westlichen Gesellschaft also nicht finde, angekommen. Ich finde es so, ziemlich und der kann falsch, sich ja selbst mal so anziehen. So. Zu sagen, ja, wenn von einer Frau verlangt wird. Das ist teilweise so. Es dass ist Männer sagen, du aber gehst mir nur so. Nein, wieso denn Pauschalisierung? Ich sage, es gibt Männer, die das von ihren Frauen verlangen. Sie sagen, du gehst mir nur aus dem Haus, wenn du dich komplett so verschleierst mit Burka und ja, nicht okay, mehr zu erkennen ist. Und dennoch leben wir in Deutschland, leben wir im Westen, wo Frauen einfach mal Rechte haben. Und wenn eine Frau das nicht möchte, gibt es einfach die Möglichkeit, in Frauenhäuser zu gehen, Hilfe zu suchen und so weiter und so fort. Das alleine auf Männer zu schieben und Frauen als Opfer und als unmündige Wesen darzustellen, ist einfach falsch. Ja, Moment, aber dann sagst du jetzt ja, dann musst du, wenn du das ablehnst und dich anders verhalten willst, musst du ins Frauenhaus gehen. So, und da kannst du dir überlegen, was dir dann droht, wenn du daraus ausbrechen willst. Aber das sind jetzt eher Einzelfälle, würde ich mal sagen, wo du richtig. Ja. Und dennoch bin ich der Auffassung, man sollte Frauenrechte stärken, anstatt irgendwas zu verbieten. Man sollte den Frauen aufzeigen, die und die Möglichkeiten gibt es. Man sollte geheime Kreise oder geheime Personen zur Verfügung stellen können, Anlaufpersonen, wo die Frauen sich hinwenden können. Ein Verbot ist einfach nur falsch und rassistisch. So. Ah, das weiß ich nicht. Es kommt drauf an, was denn die Folge ist. Die Folge bei einem Verbot wäre ja nicht, die Frau geht anschließend unverschleiert vor die Tür, sondern die Folge wäre, die Frau geht überhaupt nicht mehr vor die Tür. Ja. Insofern halte ich auch ein Verbot von, wie heißt das, Niqab beim Baden oder so, halte ich auch für Schwachsinn. Ich finde, da würde ich wiederum dafür eintreten, dass das erlaubt ist. Zumal es sehr hygienisch ist. Das mag sein. Sei an der Stelle erwähnt. Ach so. Naja. So. Okay, was haben wir denn noch? Molle und Korn intern. Wir haben noch ein Wochenende. Bist du einfach mal... Wochenende! Saufend! Geil! Kennst du auch das Video, oder? Natürlich. Nein. Nicht? Der Typ am Steuer im Auto sagt, Wochenende! Saufend! Ja, ja, ja. Geil! Ja. Und was hast du Wochenende gemacht? Spirit. Am Wochenende, ich war Skifahren. Unfassbar. Auf dem Teufelsberg. Nein, im Badischen, so an der Nähe, so im Dreiländereck. Hier französisch, Schweizer, deutsch, Grenzgebiet. Ich war noch nie Skifahren. Man fliegt ständig. Na, es geht immer, wenn, weißt du, immer wenn du so ein bisschen verschmilzt mit den Skiern und so ein bisschen diese Lust entwickelt, sie mit deinem Körper zu kontrollieren und so und mental voll dabei bist, dann geht es gut, dann kannst du Kurven fahren und so, dann kannst du auch wieder halbwegs sicher wieder so abbremsen. Sobald die Angst kommt, fliegst du auf die Fresse, weil du dann abgelenkt bist. Dann verlierst du die Verbindung. Der scharfe Sven Nick, der war mutmaßlich auch schon wintersportlich unterwegs. Fahrt ihr mal mit mir Ski? Auf jeden Fall. Ich hab jetzt irgendwie nur 4 Stunden mit Skilehrer gemacht und es hat echt das Spaß zum gemacht. Ersten Mal. Zum ersten Mal, ja. Sehr cool. Und zum letzten Mal, denn wenn du die... nee, aber ich habe mir echt doch ein paar... Ziehst du dich jetzt aus? Ich zieh mich jetzt aus, ich kann es dir gleich nach der Aufzeichnung zeigen. Du hast mir schon mal deinen Ausschlag gezeigt. Ja, das ist ein anderes Thema. Ich hatte das und jetzt so die blauen Flecke. Ja, jetzt die blauen Flecke, aber richtig großen blauen Fleck habe ich mir da geholt, weil ich was doch ein paar ich denn Mal... Was habe da gemacht? Da war es auch ein bisschen vereist schon bei der Abfahrt. Ich war Wochenende. Meine Mama hat mich aus Rostock besucht und wir waren in der Stadt unterwegs und es war witzig zu sehen, wie meine Mutter auf das Berlinale-Fieber reagiert. Ja, Mensch, Berlinale, haben wir noch vergessen. Nee, genau. Ich habe es nicht vergessen. Du wolltest galant dazu überleiten. Genau. Umgibt mich überall. Okay. Also für mich ist das Arbeit, für uns ist das Arbeit. Wir schreiben Artikel, wir gucken nicht Filme. Nur. Nicht nur, für dich, für mich ist es Arbeit, für dich nicht, für dich Vergnügen, wie wir festgestellt haben. Für meine Mutter, die ist mit glänzenden Augen durch die Stadt gelaufen und ist vor jedem roten Teppich stehen geblieben und meinte, lass uns mal warten, vielleicht kommt noch jemand vielleicht drauf. Vielleicht kommt Robert Pattinson vorbei. Das, ja. Super sexy. Darüber hatten wir auch ja schon mal in unserer Berlin-Folge gesprochen. Was ist Berlin? Ich glaube... haben wir auch drüber gesprochen. Ich wollte auch sagen zum Thema Berlinale, ich gehe jetzt am Wochenende auch in die Berlinale und ich mache es eigentlich jedes Jahr wieder mit. Ich finde es irgendwie... Toller Fixpunkt im Jahr, so bevor der Frühling aber freust angeht, du dich auf die ganzen Stars, die herkommen? Für mich ist das so normal. Das ist mir egal, ich sehe da keine Stars. Ich das war letztes Jahr, habe ich den Film Berlin Syndrome gesehen, mit Max Riemet unter anderem und ich fand toll, Max Riemet war auch im Studio, nicht im Studio, sage ich schon, im Kino ansprechbar mit den anderen Stars. Du konntest mal Fragen stellen. Und das ist dann schon was Besonderes irgendwie, wenn du diese Filmcrew mit anreist. Das ist noch was anderes, aber ich würde mich jetzt nie auf einen roten Teppich stellen oder auf der irgendwo vorm Hotel hocken und warten, oh, kommt jetzt eine Tilda Swinton oder irgendjemand. Nee. Das sind Menschen, also in Berlin ist halt so per Du, ne? Ob das jetzt Können wir eigentlich diese Aufzeichnung kurz unterbrechen? Ich musste schon wieder pullern. Ich muss schon wieder aufs Klo, echt. Warte, ich muss. Sorry. Weißt du? Oh, das ist aber wirklich höchste Eisenbahn jetzt hier, Leute. Oh, schnell. Molle und Korn. So, Entschuldigung, ich musste kurz weg. Es war nicht mehr auszuhalten. Das war wieder höchste Eisenbahn. Wir sind wieder da. Berlinale, du wolltest gerade die Berlinale schlecht reden, oder wie war das? Nee, nein. Ich wollte sie gar nicht reden. Nein, du wolltest gar nicht über die Berlinale reden. Du hast das Thema aufgebracht. Nur berufstechnisch. Nee, ich gehe echt als Gast da auch hin und sicherlich siehst du Filme, die irgendwie dann so aus der sibirischen Tundra oder was weiß ich, wo man sagt, das ist schon sehr experimentell. Es sind aber auch immer auch mal Perlen dabei. Und wenn du ein bisschen dir den Spaß machst, als ganz normaler Besucher auch mit so einem Möchtegern-Kritikerblick dran zu gehen, kann es auch ein bisschen Spaß machen. Ich war einmal bei der Berlinale, ich wurde eingeladen in einen Film, der ging ungefähr 4 Stunden, ging auf Japanisch und mit englischen Untertiteln. Und ich habe mir so gewünscht, dass ich einen spitzen Bleistift bei mir tragen würde, um ihn in mein Auge zu stechen. Weil ich einfach nur schlafen wollte und das war sehr, sehr anstrengend. Das war eine sehr traumatische Berlinale-Erfahrung. Aber meine Frage an dich wäre, wie suchst du denn die Filme aus? Also sind ja 1000 Millionen, also gefühlt 1000 Millionen Filme mit im Wettbewerb, nicht im Wettbewerb und experimentell und die und jene. Und ich arbeite eigentlich dafür und ich sehe dann nicht durch. Naja, vor allem ist es wichtig, wofür bekommst du überhaupt Karten? Vieles ist ja binnen Minuten vergriffen. Ich glaube, es gibt teilweise, kannst du, glaube ich, online reservieren. Manchmal musst du aber auch persönlich vorbei und dich in die Schlange stellen. Insofern ist die Frage, wo hast du überhaupt Chancen drauf, realistischerweise? Und davon versuche ich dann Sachen rauszusuchen, die so halbwegs interessant klingen. Also du hast dein Heft mit diesen 1000 Filmen und schaust... Ja, oder online. Online kannst du ja gucken. Und dann guckst du, den der Film interessiert. Aber was ist denn der Reiz? Ich meine, die guten Filme, die wirklich dann, die ich auch gerne gucken würde, die kommen noch ein paar Monate später einfach auf DVD oder ins Kino. Ja, aber das ist halt so ein Fixpunkt im Jahr. Berlinale, gib mal hin, guck da. Ich guck da jetzt auch nur 3 Filme vielleicht im Jahr. Also Berlinale an sich finde ich echt, echt geil. Einfach vom Flair. Weil es so klein, also wieso, wieder mal nicht gut, Hollywood, also das Flair an sich, also außerhalb der ganzen Veranstaltung von außen ist das wie so klein Hollywood, die das nach Berlin kommt. Alles ist so geheimnisvoll, da fahren da diese Shuttles. Berlin wird nie Weltstadt sein, hatten wir gesagt. Genau, oder dörfliches hat der Max Hollywood. Hat das gesagt. Übrigens großartiger Gast gewesen, war jetzt auch am Sonntag, war der beim SWR3 Talk mit Tees und so, oder? Und war ähnlich. Ich fand das sehr sympathisch, wer Berlin beschrieben hat. Ja, ja. Großstadt mit Dorfcharakter, das passt einfach. Genauso ist Berlinale. Ja. Ich möchte es nicht missen, aber ich würde mir wünschen, dass einfach in Zukunft die ganzen Strukturen durchsichtiger werden, dass man einfach weiß, wo man Karten bekommt, wie man die bekommt. Ach so, und zu ein bisschen, Berlinale. Ja. Genau, zu Berlinale. Und ich suche schon Eigentumswohnungen in Lankwitz jetzt doch. Wenn der große Crash kommt, dann schlage ich zu. Nach der Berlinale. Ja, genau, nach der Berlinale kommt der große Crash. Der große Immobiliencrash. Das wäre doch mal was. Ja, dann ziehen wir in die Nachbarschaft. Wir wollten eigentlich noch sagen, was für Berliner jetzt, wann man Berliner ist. Ne? Du hattest Beispiele rausgesucht. Das können wir nächste Woche besprechen. Jetzt, das haben wir letzte Woche aber auch schon gesagt. Aber gut, dann machen wir nächste Woche. Nächste Woche haben wir übrigens, erwarten wir einen Gast hier, oder? Ja, ja. Ja, schon mit wieder ein Gast. Mit dem können wir das super besprechen, ja. Das Thema. Der, ist der Berliner? Das Timur Frank. Bartels heißt er. Genau, der, und zwar ein Jungschauspieler. Auch Schauspieler. Bekannt aus Club Roten Bänder. Genau, bei auf Vox. Überraschungserfolgsserie eigentlich. Ja. Ja. Sehr sympathischer Typ, der für uns auch ein paar Sachen zur Berlinale gemacht hat. Deswegen sind wir auf ihn gekommen. Und nächste Woche, so hat er uns versprochen, würde er kommen. Aber bei dem vollen Terminkalender und bei den jungen Leuten, ich rufe ihn lieber nochmal an und schreibe ihn nochmal an und frage, ob er wirklich kommt. Und wenn er kommt, dann sehen wir ihn hier. Selbe Welle, selbe Stelle. Ihr schaltet bitte auch wieder, oder vielleicht auch nicht. Wenn ihr wollt, schaltet ihr wieder ein. Auf jeden Fall einschalten. Mollo und Korn, wir trinken noch so ein. Hier kommt zum Wohl. Currywurst ist auch aus. Hier, jawohl, Prost. Und vielen, vielen Dank für die vielen Klicks. Ja, danke, danke. Gern weiter abrufen. Und Korn, und ist gerne schön, dass auch wir ein teilen. Paar Hörer jetzt echt hier sind. Ja. So, vielen also Dank tschüss, dafür. Und bis zur nächsten ihr Woche. Einhörner. Ciao. Tschüss. Die kleine Paula hat den jüngsten Bruder auf dem Arm. Da wird er plötzlich ganz verdächtig rieselfeucht und warm. Sie schreit, du Mutter, Fritze ist ganz nass, pass doch mal an. Da sagt die Alte, häng ruf, damit er trocknen kann. Herr Ober, eine Molle und ein Korn. Unser Hals ist trocken und der Bauch voll Zorn. Herr Ober, eine Molle und ein Korn. Und im gleichen Silbe noch einmal von vorn. Die Zigarette danach. Wie fandest du die Sendung? Fabelhaft. Fabelhaft, wirklich? Ja. Also ich weiß nicht. Irgendwie diese Woche war irgendwie ging es ein bisschen durcheinander. Vielleicht aber auch nur, weil wir frühzeitig die Berliner Luft getrunken haben. Ein bisschen, aber ich glaube, für dich ging, ging das durcheinander. Für mich ging das sehr ordentlich, weil ich habe mich ja strebehaft vorbereitet. Außerdem hat Sven... Bravo. Sven hat ein bisschen gelächelt. Sven hat gelächelt. Somit ist das für mich ein Zeichen, Sven lächelt, dass es die beste Sendung bisher war. Ja. Ach, das weiß ich nicht. Letzte Woche, wir hatten schon zwei, drei Highlights. Ja, aber er hat aber auch zwei, drei Ausreißer nach unten. Entweder er lacht uns aus oder er findet es gut. Man weiß es eh erst, wenn man es dann selber hört. Und vielleicht, manchmal ist es dann viel, also nicht so gut, wie man dachte. Manchmal ist es besser, als man dachte. Ich finde es immer gut. Ist halt so. Aber das ist ja auch genügend der Selbstreflexion hier. Selbstliebe. Also, wir sehen uns nächste Woche mit Timo Bartels. Bei Bolle und Tino Bartels. Mach's gut. Tschüss.